Erster König Salomo war der Herrscher, der über das gesamte Volk Israel regierte. Zweiter, er ernannte seine obersten Beamten, wobei Asaja, der Sohn Zadoks, als Priester eine wichtige Rolle in der Verwaltung einnahm. Dritter, Elihoref und Ahija, die Söhne Sisas, arbeiteten als Schreiber, während Josaphat, der Sohn Ahiluds, für die offiziellen Berichte verantwortlich war. Vierter, Benaja, der Sohn Jojadas, befehligte das gesamte Heer, während Zadok und Abjatar als Priester für das Volk dienten. Fünfter, Asaja, der Sohn Netthans, leitete die regionalen Verwalter, während Sabud, ebenfalls ein Sohn Netthans, als Priester und Berater des Königs diente. Sechster, Ahisar war für die Verwaltung des Palastes zuständig, während Adoniram, der Sohn Abdas, die Aufsicht über die Arbeiter hatte. Siebter, Salomo setzte 12 Verwalter in ganz Israel ein, damit jeder von ihnen den Königshof einen Monat lang mit Nahrung versorgte. Achter, einer dieser Beamten war der Sohn Hurs, der für die Verwaltung des Gebirges Ephraim verantwortlich war. Neunter, der Sohn Dekas verwaltete die Gebiete um Makas und Salbim sowie weitere Städte, die bis nach Bethanan reichten. Zehnter, der Sohn Hesetz war für Arubbot zuständig, wobei er auch die Gebiete von Socho und Hefa kontrollierte. Elfter, der Sohn Abinadabs verwaltete die gesamte Region Naphtor und war mit Salomos Tochter Tafat verheiratet. Zwölfter, Bana, der Sohn Ahiluds, regierte über die Städte Tanach und Megiddo sowie über das gesamte Gebiet rund um Bethshan. 13. Der Sohn Gebers verwaltete Ramoth in Gilead, wobei er auch für die Dörfer Jairs und 60 große Städte mit starken Mauern zuständig war. 14. Ahinadab, der Sohn Iddos, war als Verwalter für das Gebiet von Mahanaim eingesetzt worden. 15. Ahimaaz übernahm die Verwaltung in Naphtali, nachdem er Basmat, eine weitere Tochter Salomos, geheiratet hatte. 16. Bana, der Sohn Husais, war für die Verwaltung der Gebiete in Asser und Bealot verantwortlich. 17. Josaphat, der Sohn Paruahais, leitete die Verwaltung im Gebiet von Issachar, um dort für Ordnung zu sorgen. 18. Simei, der Sohn Elas, war der Beamte, der für das gesamte Gebiet des Stammes Benjamin zuständig war. 19. Geber, der Sohn Uris, verwaltete das Land Gilead, das früher den Königen Sihon und Og gehört hatte, als einziger Verwalter für dieses Gebiet. 20. Die Menschen in Juda und Israel waren so zahlreich wie der Sand am Meer, während sie fröhlich zusammen aßen und tranken.